إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا بارك الله فيكم قد تكلمنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيذاء، عن إيذاء القوم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء عظيما عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط. فعقبة ابن أبي معيط هو أشقى القوم، ففي ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ورؤساء الكفار جالسون هناك، فقال بعضهم: من ينطلق إلى سلا جزور بني فلان؟ سلا الجزور هو الذي يخرج من ولد الناقة والأمعاء والمشيمة وهذه الأمور، ويكون به قذرهما ودم. قال: من ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على ظهر محمد وهو ساد. فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فجاء به ووضع به على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى أتت فاطمة رضوان الله عليها، وهي فتاة صغيرة، فأخذته عن ظهره ثم أقبلت عليهم فوبختهم. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة، اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بأمية ابن خلف. وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا جميعا يوم بدر. كان بينهم أبو سفيان، لكن لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سفيان حمى فاطمة لما أراد أبو جهل أن يضربها، لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا إلا على أبي سفيان، وبعد ذلك أسلم أبو سفيان رضوان الله عليه. وفي يوم كذلك قال عقبة ابن أبي معيط، قال: إذا رأيت محمدا يصلي فأني ساذب ولي وأخنقه بثوبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأتى عقبة بن أبي معيط ووضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، حتى جاء أبو بكر رضوان الله عليه ودفع عقبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكذلك في مرة وضع عقبة رجله على عنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كادت عيناه تخرجان من مكانهما صلوات الله وسلامه. فهذه بعض الأعمال التي صبر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وهكذا أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا طريق الدعوة. طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من الصبر على الأذى، لأن الإنسان سيؤذى في هذا الطريق. بارك الله فيكم. يا ما خم فايتا إن شاء الله من دقي شيشتة فن ونزم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم من سينم ليفن سلاف und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, was man mit unserem Propheten Muhammad Sassam gemacht hat, von schlechten Taten und von schlechten Handlungen. Da wollte man dem Propheten Muhammad Sassam Schaden zufügen, allgemein. Und wir haben voriges Mal über Abu Jahl gesprochen, was er mit dem Propheten Muhammad Sassam machte. Heute machen wir weiter mit einer anderen Person, die sehr schlimm war. Diese Person hieß Uqba ibn Abi Mu'ayt. Die Kuffar, die Mushrikin von Mekka, die waren gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber manche waren natürlich sozusagen gemäßigter als die anderen. Allgemein waren sie alle dagegen, aber manche waren sehr schlimm. Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt und andere waren nicht wie die normalen Leute. Die waren auch nicht wie zum Beispiel wie Abu Sufyan, wie sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umgegangen sind. Uqba ibn Abi Mu'ayt ist einer von den Leuten, der natürlich Führer von Mekka war. Und eines Tages waren die Leute von Mekka zusammen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete neben Al-Ka'ba. Dann sagten manche von ihnen, wer geht zu den Gedärmen, Plazenta und alles von Kamel, von Familie so, und er holt das Ganze, das wird der ganze Dreck, und er tut das auf dem Kopf vom Propheten Muhammad, auf dem Kopf vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er auch, ibn Abi Mu'ayt, ich tue das. Dann hat er das geholt. Und er hat gewartet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betet. Als der Prophet angefangen hat, dann hat er das auf seinen Kopf getan. Mit diesem Schmutz und alles. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wirft sich nieder weiter. Bis Fatima, und er war ein kleines Mädchen. Sie kam und sie hat das weggemacht vom Schulter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie hat die Leute sozusagen getadelt. Sie hat zu ihnen gesprochen, wieso macht ihr das? Dann wollte Abu Jahl sie schlagen. Abu Sufyan hier hat das verhindert, weil das eigentlich Schande war, dass man eine Frau schlägt oder ein Mädchen. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sein Gebet zu Ende geführt. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bittgebet gegen die Leute gemacht. Er hat gesagt, Allahumma alayka bihada al-mala'i min Quraysh. Er sagt, oh Allah subhanahu wa ta'ala, ich vertraue, sozusagen die Bedeutung ist Allahumma alayka bihim. Er sagt, oh Allah subhanahu wa ta'ala, ich vertraue auf dich gegen diese Leute. Tu, was du willst mit ihnen. Und er hat die Namen genannt. Der hat Utba ibn Rabi'a genannt, Shayba ibn Rabi'a genannt, Abu Jahl genannt und Uqba ibn Abi Mu'ayt und Umayyah ibn Khalaf. Das waren diese fünf Leute, wurden hier erwähnt in dem Bittgebet von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die fünf wurden in Badr getötet. Subhanallah. Abu Sufyan war dabei, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn hier nicht genannt. Uqba ibn Abi Mu'ayt auch nochmal. Hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages gesehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete. Er ging und er hat ein Stück von seinem Gewand um das Hals vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan und er hat gezogen, gezogen, gezogen. Er wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwürgen. Dann kam Abu Bakr radhiyallahu alaihi und der hat Uqba ibn Abi Mu'ayt geschoben, geschubst sozusagen, weggemacht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte ihnen, wollt ihr einen Mann töten, der sagt, mein Herr ist Allah, und er hat euch die klaren Zeichen gebracht? Und noch ein drittes Mal kam Uqba ibn Abi Mu'ayt, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete, und er hat seinen Fuß an seinen Nacken getan, und er hat gedrückt, gedrückt, gedrückt, bis die Augen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam rauskommen konnten. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Geduld gezeigt auf dem Weg der Dawa. Und der Weg der Dawa ist immer mit Geduld verbunden. Wenn du keine Geduld zeigen kannst, dann wirst du nicht weitermachen. Du brauchst Geduld. Und das sind drei Geschichten von einer Person, der mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Möge Allah uns bewahren. ومن الناس الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا النضر ابن الحارث وكان شيطانا من شياطين قريش وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يذكر فيه الله ويذكر فيه الناس بالله ويحذر قوم ما أصاب الأمم الأخرى أتى النضر بن الحارث وقال للناس أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم قصص ملوك فارس وأخبارهم ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ فكان الناس يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفون إلى النضر بن الحارث يستمعون هذا الأمر. وسبحان الله يا أخوة، على الرغم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع دعوته ويدعو الناس إلى الإسلام ويصبر على أذى هؤلاء. بارك الله فيكم. von den Leuten auch die mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم schlecht getan haben, es gab einen, der hieß An-Nadr ibn al-Harith. An-Nadr ibn al-Harith. Dieser Mann, der war ein sehr schlechter Mensch. Und der war in Persien und er hat dort die Geschichten von den Königen von Persien und von Rüstung und von diesen Leuten gehört, die waren wie Märchen. Und die Leute allgemein mögen diese Geschichten. Dieser Nadr kam nach Mekka und er kam immer zu den Leuten. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Leuten gesprochen hat, kam ein Nadr ibn al-Harith und er sagte zu den Leuten: Leute, kommt zu mir, ich erkläre euch und erzähle euch die Geschichten von Persien, von ihren Königen und von den Leuten dort. Ich erzähle euch davon. Was erzählt Mohammed besser als ich? Er hat nichts zu erzählen. Kommt zu mir. Und die Leute natürlich, sie haben Geschichten gemacht. Und Märchen. Und deshalb sind sie zu An-Nadr ibn al-Harith gegangen. Und viele sind zu ihm gegangen und sie haben den Propheten gelassen. Und er verlassen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat Geduld gezeigt in diesem Zusammenhang. Subhanallah, als gestern wie heute ist. Heute auch ist das Gleiche. Wenn man über Islam spricht oder Vortrag über Islam hält und sonst, die Leute wollen nicht hören. Aber wenn man über Tratsch und Klatsch macht oder wenn man über die anderen spricht oder wenn man Streitereien macht und Debatten und so weiter, dann findest du, dass die Leute da eingehen. Das wird die Leute mögen Geschichten eher als etwas über die Religion zu hören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der Prophet Muhammad s.a.w. zeigte Geduld. Und nicht nur Geduld, der war auch tapfer in Mekka. Und هذه القصص بارك الله فيكم التي تبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على منهجه وداعي الله سبحانه وتعالى قصة الإراشي التي رواها ابن إسحاق. قصة الإراشي التي رواها ابن إسحاق. الإراشي هو من قبيلة إراش. فهذا الرجل كان قد أتى بإبل إلى مكة فاشتراها منه أبو جهل، ولكن أبو جهل لم يعطيه المال حتى وقف الإراشي على نادي قريش، يعني أتى المكان الذي يجلس فيه سادة قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية من المسجد. فقال الرجل من إراش، قال: يا معشر قريش، من رجل يعينني على أبي الحكم ابن هشام؟ فأنا غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي، ما يعطيني حقي. فقال أهل المجلس: ترى هذا. وأشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من عداوة. وطبعا هم أرادوا أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف هذا روح لعنده. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما رأوه قام معه قالوا لرجل معه: اتبعه فانظر ما يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء باب أبي جهل، فطرق عليه الباب، فقال أبو جهل: من هذا؟ قال: محمد، فخرج. فخرج إليهم وما في وجهه قطرة دم، يعني قد لونه قد انتقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطي الرجل حقه. فقال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج وأعطاه حقه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لإراشي: الحق لشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس وشكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي فعله معه، وقال: أخذت مالي. فلما جاء الرجل الذي أرسله أهل المجلس قالوا له: ما الذي حصل؟ قال لهم: رأيت عجبا من العجب، والله إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه، فأعطاه حق الرجل مباشرة. فلما أتى أبو جهل لاموه وقالوا ما رأينا مثل الذي فعلت، فقال ويحكم، ما هو إلا أن ضرب علي بابي سمعت صوتا فملئت رعبا، وإن فوق رأسه فحلا من الإبل، ما رأيت ولا أنيابه لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني. وهكذا خاف أبو جهل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله. بارك الله فيكم. von den Geschichten, auch die natürlich faszinierend sind, was Ibn Ishaq rahimahullah erzählt hat. Er hat gesagt, es gab ein Mann, der kam aus einer arabischen Stamm, der hieß Irash. Dieser Mann kam nach Mekka mit Kamelen und der hat das in Mekka verkauft. Abu Jahl, der Gegner des Islam, hat das von ihm gekauft. Aber er wollte ihm sein Geld nicht geben. Er wollte sein Recht nicht geben. Dieser Mann aus Irak, der fremde Mann, ging zu den Leuten von Mekka, wo sie sich versammeln. Und er hat ihnen gesagt, Leute aus Mekka, ich habe meine Kamele verkauft, aber der Mann Abu Jahl gibt mir mein Recht nicht. Wer kann mir helfen, dass ich mein Geld wieder zurückbekomme? Die wollten den Propheten Muhammad s.a.w. auslachen. Und die wollten sich lustig, sie wollten ihn spotten, sich lustig machen über ihn. Sagt ihn, siehst du den Mann dort, der in der Moschee sitzt? Er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, geh zu ihm und verlang von ihm, der wird dir helfen. Sie wollten nur den Propheten auslachen, weil sie gewusst haben, es gibt großes Problem zwischen Abu Jahl und dem Propheten Muhammad s.a.w. Abu Jahl war Gegner des Islam. Der Mann ging zum Propheten. Er hat ihm gesagt, Abu Jahl hat von mir meine Kamele gekauft und er will mir mein Geld nicht geben. Kannst du mir? Er hat ihm gesagt, natürlich, ich helfe dir. Komm, wir gehen. Die Leute von Mekka, sie haben einen Mann geschickt hinter ihnen, damit er sieht, was passiert. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat geklopft bei Abu Jahl. Abu Jahl sagte, wer? Der sagte ihm, Muhammad, mach auf. Der kam raus, Abu Jahl. Der kam raus, aber der war blass und er hat Angst gehabt. Der Prophet hat ihm gesagt, wieso gibst du diesem Mann sein Recht nicht? Oder wieso gibst du nicht sein Recht? Du sollst ihm sein Recht geben. Gib ihm sein Geld. Abu Jahl sagte, okay, okay, ich mach das sofort. Der ging rein, der hat das Geld genommen, der hat ihm sofort gegeben. Der Mann sagte dem Propheten, der dankte ihm und der Mann ging zu den Leuten von der Versammlung und er sagte ihnen, dieser Mann ist gut, der hat mir geholfen und ich habe mein Geld genommen und ich gehe weiter. Die Leute haben das komisch natürlich empfunden. Wieso? Dann kam der Mann, der Spion sozusagen. Die haben ihm gesagt, was ist los? Er sagte, Ich habe etwas Komisches heute gesehen. Muhammad hat die Tür geklopft. Abu Jahl kam raus, der hat Angst gehabt. Der hat ihm gesagt, gib ihm sein Geld zurück. Der hat ihm sofort sein Geld zurückgegeben. Dann haben sie gewartet, bis Abu Jahl kam. Abu Jahl kam. Die haben ihm gesagt, was ist los? Er hat gesagt, Leute, ich habe nur ein Geräusch gehört, eine Stimme gehört und ich hatte so Angst bekommen, als ich aufgemacht habe, dann habe ich über den Kopf von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe ein Eil gesehen und er hat seine Zähne, seinen Mund aufgemacht und er wollte mich fressen. Ich habe niemals so ein Kamel gesehen. Ich habe sofort Angst gehabt und wenn ich ihm das nicht gegeben hätte, hätte dieses Kamel mich gefressen. Deshalb habe ich dem Propheten oder ich habe Mohammed sofort das gegeben. Und das war sozusagen ein Zeichen الله سبحانه وتعالى das war Zeichen Allah سبحانه وتعالى. Da haben die Leute wissen, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم die Wahrheit sagt, aber die wollten nicht glauben. ومرة أخرى اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وصرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول فعرف ذلك في وجهه فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه كذلك الثالثة غمزوه فأقبل عليهم قائلا أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم الرجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع وبدأوا يتلاطفون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول لأنهم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب ويعلموا أنه يصدق صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله هكذا كان الواحد منهم يأتي إليه قاصدا الشر أو ينال منه بالسب فإذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب وتلعثم وخارت قواه وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله بارك الله فيكم أين استأجس أخفاد البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم war in der Moschee und der hat Tawaf gemacht. Der hat Al-Ka'ba Tawaf gemacht. Und die Leute, die haben sich lustig gemacht über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und sie haben gesagt, schaut mal, wie wir von Geduld gezeigt haben mit Muhammad. Er ist gegen uns und er beschimpft unsere Väter und er hat unsere Religion schlecht gemacht und er hat uns gespalten und er hat unsere Götzen beschimpft und schaut mal, was er mit uns macht. Und die haben angefangen sozusagen, ihn zu spotten. Die haben den Prophet Muhammad Sassam gespottet, während er Tawaf macht Al-Ka'ba. Bis einer von ihnen gesagt hat, ja, was will er von uns? Womit kommt er? Dann kam der Prophet Muhammad Sassam nach dritten Mal, indem sie sich lustig gemacht haben über ihn, er kam zu ihnen, er sagte, ich kam zu euch mit Schlachten. Sie haben ihm gesagt, oh Muhammad, wir sind doch eine Familie und wir sind doch ein Stamm, sei nicht so und mach dein Zeug allein und so weiter. Und die waren, die hatten sofort Angst gehabt vor ihm, weil sie gewusst haben, der Prophet Muhammad s.a.w. redet nicht von seinem Gelüst, sondern das ist alles Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, schaut mal, in diesem Moment, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihnen, ich komme zu euch mit dieser Sache. Also, was denkt ihr? Ihr werdet immer das tun, mit mir, was ihr wollt. Und das war eine Regel eigentlich. Die Leute, die haben sich lustig gemacht über den Propheten. Die wollten ihm etwas Schlechtes tun oder Schlechtes tun, zufügen. Aber als der Prophet diese Leute begegnete, haben sie sofort Angst gehabt und sie haben ihn in Ruhe gelassen. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Und in diesen Momenten natürlich gab es Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Wahrheit sagt und dass der Prophet Muhammad s.a.w. auf dem richtigen Weg ist. Dass die Leute den Islam angenommen haben und dass die Muslime mehr geworden sind, trotz dieser Angriff gegen ihn sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i barakallahu fikum kann labud an Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti Nabi s.a.w. alamat au isharat annahu ala al-haq. Und min hadhihi al-alamat كان إسلام الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم وإسلام بعض صناديد قريش وسادة قريش ومنهم حمزة رضوان الله عليه حمزة. وطبعا لحمزة قصة بارك الله فيكم قصة في إسلامه وهي أن حمزة رضوان الله عليه كان في الصحراء وكان لما يكون في الصحراء يصيد الوحوش والأسود فكان حمزة ينظر إلى السماء وينظر إلى النجوم ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وكان يعلم وكان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ف ففي ليلة من الليالي بات حمزة وهو يتفكر في الصحراء، يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ويسأل نفسه: أحق ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم مع النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الكلمات أنارت قلبه واطمأنت نفسه، أنارت قلبه واطمأنت نفسه، وذهب الظلمات الشك من قلبه. خلص، يعني قرر أن يسلم. في هذه الآونة كان قد خرج حمزة إلى الصحراء، فلما رجع أتته الجارية، جاريته، فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام. كان أبو جهل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه حمزة وقال له: لماذا تشتمه؟ ماذا تشتم ابن أخي؟ وضرب أبو جهل، وضرب أبو جهل، وقال للناس: فليعلم الناس أنني على دين ابن أخي. فلما سمعوا ذلك تركوه، حمزة كله يخافه، فتركوا. وبإسلام حمزة، وبإسلام حمزة كان هناك قوة للمسلمين بعد ذلك، وأصبح أهل الإسلام يعني أكثر قوة وأكثر عزة، وكان نصرا عظيما لهذا الدين. بارك الله فيكم. ريشون أتسير هذا الله سبحانه وتعالى هاد بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سايشن جديد دام دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم weiß dass er auf dem richtigen Weg ist und damit die anderen auch das sehen. Weil normalerweise, wenn man immer auf seinen Kopf bekommt, wenn man immer Schaden zugefügt wird und so weiter, dann wird man auch schwächer. Und diese Zeichen waren, indem auch manche von den Führern von Mekka den Islam angenommen haben. Und hier war Hamza einer von ihnen. Hamza, der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Reiter von Mekka. Und die Leute, die Mekkaner, die haben Respekt vor ihm gezeigt und die haben Angst auch vor ihm gehabt. Hamza, Ridwanullah alayhi, der ging in die Wüste und er hat dort, der ging auf Jagd. Und als er in der Wüste war, er hat immer überlegt, wer hat das Ganze erschaffen? Wie, und der wusste natürlich Allah. Aber wieso betet man Götzen an? Und das sieht man. Und er hat sich überlegt, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recht, wenn er das erzählt, oder hat er nicht? Er hat Zweifel gehabt. Dann ist er eines Tages zum Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam. Er hat mit ihm gesprochen, er hat ihm gesagt: Mein Neffe, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was du erzählst oder nicht. Erzähl mir etwas. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit ihm gesprochen und sein Herz erleuchtete durch die Wörter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Seele wurde ruhig. Und Hamza hat gewusst, dass das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt, die Wahrheit ist. Und dann ist er in die Wüste auf Jagd gegangen. Als er zurückkam, gab es ein großes Problem zwischen Abu Jahl und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Jahl hat den Propheten beschimpft vor allen Leuten. Als Hamza zurückkam, dann ging die Sklavin von ihm zu ihm. Die hat ihm gesagt: Du weißt nicht, was heute passierte. Abu Jahl hat dein Neffen beleimt. Und das war sehr schön. Abu Hamza ging sofort zu Abu Jahl. Der hat ihm gesagt: Wieso machst du das mit meinem Neffen? Und er hat Abu Jahl geschlagen. Hamza. Radiallahu anhu. Die Leute wollten was machen. Abu Jahl sagte: Nein, macht nicht. Weil der weiß, ja, Hamza ist Reiter. Und er hat große Familie. Dann konnte es sozusagen zu etwas unter den Leuten machen. Das wird Versuchung. Großes Problem in Mekka. Der hat gesagt: Schaut mal, was Mohammed mit uns gemacht hat. Dass wir jetzt uns gespalten haben, dass Hamza mit mir so was macht. Hamza radwallahu alayhi sagte: Alle müssen wissen, ich nehme den Islam an und ich habe die Religion von meinem Neffen. Und das war natürlich ein großer Erfolg für die Muslime und große Unterstützung und große Hilfe für die Muslime in dieser Zeit, weil die Muslime schwach waren und als Hamza den Islam genommen hat, waren die Muslime dann sozusagen stärker, sie könnten dir den Islam weiter zeigen. Und subhanallah, schaut mal, barakallahu fikum, wie die Sache ist. Wenn die Sache eng wird, dann kommt immer die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn die Sache schwer wird, dann kommt die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zeichen gegeben. Das heißt, die Leute wollten dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zufügen, dass er den Islam verlässt. Das haben sie nicht geschafft. Sie wollten mit ihm Schlechtes tun, das haben sie nicht geschafft. Dann, barakallahu fikum, haben sie natürlich eine neue Methode angewandt. Die neue Methode war, dass sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verhandeln und vielleicht, dass der Prophet etwas von ihnen bekommt, damit er den Islam verlässt. Und das ist der neue, sozusagen, das war der neue Plan gegen den Islam. بعد هذه الأمور كلها بعد الإيذاء وبعد الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما بقى لهم إلا أن يستخدموا خطة جديدة والخطة الجديدة كانت بارك الله فيكم في المساومة مساومة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأشياء حتى يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ورفض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الأمور. وطبعا في قصص السيرة كثير من هذه المسائل مثل سعيهم إلى أبي طالب وكلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس المقبل بإذن تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إيش أنا أتسأل ده بارك الله فيكم. دي كفار فون قريش haben einen neuen Plan angefangen. Sie wollten mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم verhandeln, dass er die Religion verlässt und dass er alles von ihnen bekommt. Und sie haben erstmal mit Abu Talib gesprochen und dann mit dem Propheten und so weiter. Aber der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم blieb fest auf der wahren Religion und auf dem richtigen Weg. Und das werden wir inshallah das nächste Mal erklären. Morgen, barakallahu fikum, auch die Brüder und Schwestern im Internet. Morgen haben wir inshallah Seminar. Das fängt inshallah 14 Uhr an. Man konnte ankommen, sozusagen 13.30 Uhr werden wir Mittag gewählt. Also man versucht 13 Uhr da zu sein. Weil wir 13.30 Uhr Mittaggebet beten und nach dem Gebet bi'idhni ta'ala fangen wir mit dem Unterricht an. Bi'idhni ta'ala barakallahu fikum jazakumullahu khair. Das ist in Leipzig bei uns hier in der Moschee bi'idhni ta'ala. Das ist immer ein tägiges Seminar. Wir haben das jeden Monat. Und morgen ist die Zeit dafür. Barakallahu fikum. Bald versuchen wir zu übertragen, aber das ist nicht unbedingt, dass wir schaffen können. Weil wir erfahrungsgemäß immer mit Baltok Probleme haben, wenn wir Seminar haben. Dann kann man قلت بارك الله فيكم عندنا إن شاء الله الدورة العلمية بإذن تعالى تبدأ الساعة الثانية ظهرا. نصلي الواحدة والنصف صلاة الظهر وبعدها إن شاء الله تبدأ بإذن تعالى الدروس إلى الليل بإذن تعالى. الذي يريد الأجر والذي يريد الذكر يحرص على المجيء، ولكن كما نعلم يعني نحن بنعرف الطبخة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله السلامة على كل. بارك الله فيكم. غدا إذا ما في درس في المساء، يوم الأحد بإذن تعالى الدرس القادم. بارك الله فيكم، نتكلم عن أصول الإسلام وكنا قد وصلنا إلى تكلمنا كنا في مباحث الإيمان، تكلمنا عن الإيمان بالله، تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، فبعرف تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر، ما تكلمنا تصور هذا. طيب في بعد بايتا ما خدمت حديث جبريل إن شاء الله أمسون بإذن تعالى في إعادة إفادة خير إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، مجا الله سبحانه وتعالى فنيان فنوش أنيمن، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرة. بس موغن إن شاء الله أب فيتن هو سم سمينار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشما خيدن غاون سو بإذن الله تعالى.